Ü8. Siehst du den tollen Typ da drüben? Den Blonden? Das ist Peter. Findest du ihn gut? Ja, er sieht super aus. Ich habe seine Telefonnummer. Ruf ihn doch mal an. Bist du noch mit Ulla zusammen? Nein, ich habe sie schon seit einem halben Jahr nicht mehr getroffen. Hallo. Ich glaube, ich habe sie schon einmal gesehen. Ja, natürlich. Am Montag haben wir uns in der Galerie getroffen. Wie geht es Ihnen denn? Du hast ja ein tolles Kleid an. Danke. Ich habe es letzte Woche gekauft. Ihr habt euch im Café am Markt getroffen. Du und ein junger Mann. Du liebst mich nicht mehr. Natürlich liebe ich dich noch. Er ist mein Kollege. Wir hatten ein Arbeitsessen.